23. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Awai. Ein Weihnachtsbrief von Johann Wolfgang von Goethe. An Johann Christian Kästner. Frankfurt, 25. Dezember 1772. Christtag früh. Es ist noch Nacht, lieber Kästner. Ich bin aufgestanden, um bei Lichte morgens wieder zu schreiben, das mir angenehme Erinnerungen voriger Zeiten zurückruft. Ich habe mir Kaffee machen lassen, den Festtag zu ehren, und will euch schreiben, bis es Tag ist. Der Türmer hat sein Lied schon geblasen. Ich wachte darüber auf. Gelobet seist du, Jesu Christ. Ich habe diese Zeit des Jahres gar lieb, die Lieder, die man singt, und die Kälte, die eingefallen ist, macht mich vollends vergnügt. Ich habe gestern einen herrlichen Tag gehabt. Ich fürchtete für den heutigen, aber der ist auch gut begonnen, und da ist mir fürs Enden nicht Angst. Gestern Nacht versprach ich schon meinen lieben zwei Schattengesichtern, euch zu schreiben. Sie schweben um mein Bett wie Enkel Gottes. Ich hatte gleich bei meiner Ankunft Lottens Silhouette angesteckt. Wie ich in Darmstadt war, stellen sie mein Bett herein. Und siehe, Lottens Bild steht zu Häupten. Das freute mich sehr. Lenchen hat jetzt die andere Seite. Ich danke euch, Kästner, für das liebe Bild. Es stimmt weit mehr mit dem überein, was ihr mir von ihr schriebt, als alles, was ich imaginiert hatte. So ist es nichts mit uns, die wir raten, fantasieren und weissagen. Der Türmer hat sich wieder zu mir gekehrt. Der Nordwind bringt mir seine Melodie, als blies er vor meinem Fenster. Gestern, lieber Kästner, war ich mit einigen guten Jungs auf dem Lande. Unsere Lustbarkeit war sehr laut und Geschrei und Gelächter von Anfang zu Ende. Das taugt sonst nichts für die kommende Stunde, doch was können die heiligen Götter nicht wenden, wenn's ihnen beliebt? Sie gaben mir einen frohen Abend, ich hatte keinen Wein getrunken, mein Aug war ganz unbefangen über die Natur. Ein schöner Abend. Als wir zurückgingen, es ward Nacht. Nun muss ich dir sagen, das ist immer eine Sympathie für meine Seele, wenn die Sonne lang hinunter ist und die Nacht von morgen herauf nach Nord und Süd um sich gegriffen hat und nur noch ein dämmernder Kreis vom Abend heraufleuchtet. Seht, Kästner, wo das Land flach ist, ist's das herrlichste Schauspiel. Ich habe jünger und wärmer stundenlang so ihr zugesehen, hinabdämmern auf meinen Wanderungen. Auf der Brücke hielt ich still. Die düstere Stadt zu beiden Seiten, der stillleuchtende Horizont, der Widerschein im Fluss macht einen köstlichen Eindruck in meine Seele, den ich mit beiden Armen umfasste. Ich lief zu den Geroks, ließ mir Bleistift geben und Papier und zeichnete zu meiner großen Freude das ganze Bild so dämmernd warm, als es in meiner Seele stand. Sie hatten alle Freude mit mir darüber empfanden, alles, was ich gemacht hatte. Und da war ich's erst gewiss. Ich bot ihnen an, drum zu würfeln. Sie schlugen's aus und wollten, ich soll's merken schicken. Nun hängt es hier an meiner Wand und freut mich heute wie gestern. Wir hatten einen schönen Abend zusammen, wie Leute, denen das Glück ein großes Geschenk gemacht hat. Und ich schlief ein, den Heiligen im Himmel dankend, dass sie uns Kinderfreude zum Christ bescheren wollen. Als ich über den Markt ging und die vielen Lichter und Spielsachen sah, dachte ich an euch und meine Bubens, wie ihr ihnen kommen würdet, diesen Augenblick ein himmlischer Bote mit dem blauen Evangelio und wie aufgerollt sie das Buch erbauen werde. Hätte ich bei euch sein können, ich hätte wollen so ein Fest Wachsstöcke illuminieren, dass es in den kleinen Köpfen ein Widerschein der Herrlichkeit des Himmels geglänzt hätte. Die Torschließer kommen vom Bürgermeister und rasseln mit Schlüsseln. Das erste Grau des Tags kommt mir über des Nachbars Haus und die Glocken läuten einer christlichen Gemeinde zusammen. Wohl, ich bin erbaut hier oben auf meiner Stube, die ich lang nicht so lieb hatte als jetzt. Sie ist mit den glücklichsten Bildern ausgeziert, die mir freundlichen guten Morgen sagen. 7 Köpfe nach Raphael, eingegeben vom lebendigen Geiste. Einen davon habe ich nachgezeichnet und bin zufrieden mit, obgleich nicht so froh. Aber meine lieben Mädchen, Lotte ist auch da und Lenchen auch. Sagen Sie Lenchen, ich wünschte so sehnlich zu kommen und ihr die Hände zu küssen, als der Musier, der so herzinnigliche Briefe schreibt. Das ist gar ein armseliger Herre. Ich wollte meiner Tochter ein Deckbette mit solchen Billetdous füttern und füllen, und sie sollte so ruhig drunter schlafen wie ein Kind. Meine Schwester hat herzlich gelacht, sie hat von ihrer Jugend her auch noch dergleichen. Was ein Mädchen ist von gutem Gefühl, müssen dergleiche Sachen zuwider sein wie ein stinkig Ei. Der Kamm ist vertauscht, nicht so schön an Farb und Gestalt als der erste, hoffe doch brauchbarer. Lotte hat ein klein Köpfchen, aber es ist ein Köpfchen. Der Tag kommt mit Macht. Wenn das Glück so schnell im Avancieren ist, so machen wir bald die Hochzeit. Noch eine Seite muss ich schreiben, so lang tue ich, als sehe ich's Tageslicht nicht. Grüßt mir Kilmansegg, er soll mich lieb behalten. Der Scheißkerl in Gießen, der sich um uns bekümmert wie das Mütterlein im Evangelio um den verlorenen Groschen und überall nach uns leuchtet und stöbert, dessen Name keinen Brief verunzieren müsste, in dem Lottens Name steht und eurer. Der Kerl ärgert sich, dass wir nicht nach ihm sehen und sucht uns zu necken, dass wir sein gedenken. Er hat um meine Baukunst geschrieben und gefragt so hastig, dass man ihm ansah, das ist gefunden fressen für seinen Zahn. Hat auch flugs in die Frankfurter Zeitung eine Rezession gesudelt, von der man mir erzählt hat. Als ein wahrer Esel frisst er die Disteln, die um meinen Garten wachsen, nagt an der Hecke, die ihn vor solchen Tieren verzäunt, und schreit dann sein kritisches »Ia«, als ob er nicht etwa dem Herrn in seiner Laube bedeuten möchte, »Ich bin auch da«. Nun adieu, es ist Helllicht. Gott sei bei euch, wie ich bei euch bin. Der Tag ist festlich angefangen. Leider muss ich nun die schönen Stunden mit Rezensieren verderben. Ich tue es aber mit gutem Mut, denn es ist fürs letzte Blatt. Lebt wohl und denk an mich, das seltsame Mittelding zwischen dem reichen Mann und dem armen Lazarus. Grüßt mir die Lieben alle und lasst von euch hören. Ende eines Weihnachtsbriefs von Johann Wolfgang von Goethe.